Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasse. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der folgenden Stunde gibt's neue Klänge aus dem Netz. Elektronisch, poppig und verspielt wird's losgehen. Dann wird's nach und nach immer analoger und folkiger. Wir beginnen mit Biernaski, einem DJ und Produzenten aus Polen. We'll be right back. Polnischer Elektrofunk von Biernaski. So Good heißt der Titel. Erschien bei dem polnischen Netlabel Brennnessel und zwar auf der aktuellen EP des DJs. Red or Blue heißt diese. Brennnessel ist übrigens ein DJ- und Produzentenkollektiv aus Lodz und das will, so steht es zumindest auf der Webseite des Netlabels, die Musik der Künstler so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen, um so auch für deren Live-Auftritte zu werben. Denn darum geht's den Machern. Sie wollen ihre Musik auf die Tanzfläche bringen. Eine ähnliche Motivation hat wohl auch Luca Murgia alias Steven Smirney aus Italien. Er hat sich schon mit Künstlern wie Caribou oder Ladytron die Bühne geteilt und will das weiter ausbauen. Seine aktuelle Deeply Wrong Merits EP steht frei im Netz. Links dorthin gibt's bei uns auf byte.fm/magazin. Say now I'm ready, please stop. Byte FM. '88 mit Beach Flats, inspiriert von den Stränden bei Blackpool, wahrscheinlich. Denn aus dieser nordwestlichen britischen Küstenstadt kommt 1988. Beach Flats, so heißt auch die EP des Künstlers, zu finden ist diese bei dem Netlabel Bad Panda Records. Das Netlabel mit dem bewaffneten Panda-Bären als Logo feierte kürzlich übrigens seine 100. Veröffentlichung. Das heißt, das Label ist 100 Wochen alt, denn die Musik erscheint dort im Wochentakt. Die Jubiläumsrelease kommt ebenfalls aus England, aus York, und dabei handelt es sich um experimentellen, instrumentalen Ambient-Hip-Hop, könnte man sagen. Wir hören Handbook mit Been a While Since You Spoke. Thank you. been a while since you spoke von Handbook. Es ist schon eine Weile her, seitdem du was gesagt hast. Ein wunderbarer Songtitel, der hervorragend zum Stück passt, denn das Stimmsample, das man die ganze Zeit im Song hört, das spielt so ein bisschen mit der Erwartung, dass irgendwann auch ein Rap einsetzt, aber der kommt einfach nicht. Mit Erwartungen spielt auch die nächste Band. Sie heißt Parmesano. Das Cover ihrer Debüt-EP ist sehr bunt. Man erkennt eine Palme und einen verspielten Schriftzug ihres Bandnamens. Und eigentlich erwartet man sommerlichen Pop, zumal die Band auch noch aus Barcelona kommt. Was dann beim Hören herauskommt, ist erstmal was ganz anderes, passt dann aber irgendwie doch. Und zwar bunter Math-Rock mit Pop-Elementen. Wir hören Alta Montana. Thank you. Colin Sweeney alias Small Colin aus Schottland mit All On Me, dem letzten Track seiner Retro Masters EP. Und die hat ganz schön viele Stationen zurückgelegt, bis sie ihren Weg ins Netz fand. In einer Küche in Schweden ging alles los, dann ging's in ein deutsches Schlafzimmer und abschließend in ein ungarisches Studio. Das waren die Produktionsstätten dieser 5-Track-EP. So steht es auf den Seiten des Netlabels rec72.net. Dort erschien nämlich die Retro Masters EP von Small Colin. Die folgenden Songs, die entstanden nicht an vielen verschiedenen Orten, sondern an einem einzigen, und zwar in Agassiz nahe Vancouver. Und sie entstanden durch eine einzige Person, und zwar durch The Parish of Little Chilton. Dahinter steckt ein 19-jähriger Multi-Instrumentalist, dessen aktuelle Single Wie gemacht ist für diese letzten Tage in diesem Monat. Septemberish heißt die eklektische Single. Wir hören beide Stücke daraus, Echo Island und It's Okay, Roseanne. Oh, Island von The Parish of Little Clifton. Ich glaube, ich habe gerade Chilton gesagt, aber es heißt natürlich Clifton. Ein 19-jähriger Kanadier, der süchtig nach, Zitat, Küssen ist, dessen Lieblingswort Schnupperwoche lautet und dessen Lieblingsort Friedrichshafen ist. Diese Aussagen sind durchaus merkwürdig, vor allem wenn man sich überlegt, dass der junge Mann aus Kanada kommt. Das hat er zumindest alles erzählt, und zwar in einem Kurzinterview auf der Seite seines Netlabels Bad Panda Records. Mit jungen Musikern geht's auch weiter, und zwar mit Laura Kay, obwohl die auch schon ein paar Jahre älter ist als der eben gehörte The Parish of Little Clifton. Sie ist 23, beherrscht Klavier, Ukulele, Glockenspiel und Melodika. Und bei dieser Instrumentensammlung, da ahnt man vielleicht schon, in welche Richtung es gehen könnte. Poppy Songs schreibt ihr Label Eardrums Pop. Sie nennt das Ganze Cute Indie Keyboard Pop. Women Sad von Stray Dog. Ein Song, den man eigentlich nur lieben kann, finde ich. Aus Belgrad kommt diese Band. Das Erstaunliche dabei, die vier serbischen Musiker haben sich erst Anfang des Jahres zusammengetan. So steht es auf ihrer Facebook-Seite. Almost heißt ihr Debütalbum und das gibt's unter anderem beim Free Music Archive als Gratis-Download. Links zu Musik und Band gibt's auch bei uns auf byte.fm/magazin. Wir bleiben folkig, ruhig und auch nachdenklich, denn weiter geht's mit dem Songwriter Matt Bauer aus New York. Wir hören Fox Kids. Thank you. Fox Kids von Matt Bauer, eine Live-Aufnahme bei dem New Yorker Radiosender WFMU. Die betreiben auch das Free Music Archive. Dort ist der Song und auch die anderen Stücke dieses Live-Konzerts zu finden. WFMU, die veranstalten aber nicht nur Konzerte im Radiostudio und stellen diese ins Netz. Hin und wieder gibt's auch noch zusätzlich Konzerte per Telefon. Phoning It In heißt die Reihe und mitgemacht haben unter anderem auch Mount Erie, Lo-Fi-Folk per Telefon sozusagen. Start playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. were just kissing. Because I love him so much. And I love her too, I love her kissing. We said and then an awkward silence came around. Cause we never had been on our own. Red all splinters, let's just stop playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. Cause we never had been on our own. Grandly Buffalo will start playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. Birds Are Indie, ein Musikerduo und Paar aus Portugal. Fast 2000 Fans haben die bei Facebook und ja, das ist für eine kleine Indie-Band aus Portugal schon ziemlich beachtlich. Überhaupt sind die beiden sehr präsent im Netz. Fast in jedem Social Network sind sie vertreten und ihre sympathischen Folk-Klänge, die gibt es nicht nur in Social Networks, sondern auch bei dem ebenfalls sehr sympathischen Netlabel Mimi Records. Und mit Sympathie sage ich auch Tschüss, denn das war's schon wieder mit Frequency. Alle Download- und Infolinks zu Songs und Künstlern gibt's natürlich auch bei uns auf byte.fm/magazin. Und damit sage ich, Christian Grasse, schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Das müsst ihr noch ein wenig, denn es kommen noch zwei Stücke. The Agrarians und Gary Higgins haben noch ein paar Takte für euch. Fathers Tell Your Sons und Staple the Spuds heißen die beiden Stücke. Und damit sage ich Tschüss und bis bald. Fathers, tell your sons of my new love. Appreciation for all who've come above me. Beyond the palest reason and faintest praise, the new perimeters of the trust knots. Favor us lightly and supply us nightly with hot-blooded surnames for our mountings. Shiver us mightily if ever our sympathy falls to the victim or falls for a cure. Fathers, tell your sons of my new love. Appreciation for all who've come above me. Favor us lightly and supply us nightly with hot-blooded surnames for our mountings. Shiver us mightily if ever our sympathy falls to the victim or falls for a cure. escalators would. You stay below spots beside you, inside you. Man, your stable seems so inviting for biding time. And for those who you so enlighten, I'm stay.